Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagavato Vijacharana Sampano Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadamma Sarati Sata Deva Manusanam Buddho Bhagavati Svakato Bhagavata Dhammo Sandhitiko Akaliko Passiko opanaiko pachatam veditabo vinyohiti Supatipanno bhagavato samakasanno Ujupatipanno bhagavato samakasanno Nyayapatipanno bhagavato samakasanno Samicipatipanno bhagavato savakasanno Yadidam chattari purisa yugani Atta purisa pugana Esa bhagavato savakasanno Ahuleyo pahuleyo dadhineyo Anjali karaniyo anuttaram punya khetam lokasati evam bundam sarantanam dhammam sangam ca bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahe satiyati. So, wir kommen jetzt zu unserer zweiten Sutta. Und die heißt die längere Rede von Rat an Rahula. Und kommt gleich so aus der Majjhima Nikaya Sammlung. In der Majjhima Nikaya Sammlung befinden sich drei Reden an Rahula. Erste ist diese ist 62, dann ich glaube ist 61, ist Ambala Taka Rahula Ovada. Das ist, wenn der kleine Rahula, nachdem er Novize geworden ist, dann Buddha erklärt gewisse moralische Prinzipien, die also Grundlage für Leben von einem Mensch sind. Dann wir haben diese nächste, was wir jetzt analysieren werden, Maharahulovada Sutta, der Kommentar nach. Der Buddha sollte zu dem Rahula, zu dem Sohn, diese Rede halten, als er ungefähr 18 Jahre alt war. Also vor seiner volle Ordination. Und dann, kurz nach dieser Rede, ich weiß nicht wie viele Monate oder Jahre, nicht lange als ein Jahr oder zwei Jahre später, dann haben wir diese Chula Rahulovada Sutta, das wäre dann die kürzere Rede von Ratan Rahula. Und diese Rede hat der Buddha gehalten, als Rahula schon vorbereitet war für den großen Durchbruch. Und danach diese Rede ist er, während dieser Rede, also ist er dann Arahat geworden. bevor er 20 war. Und dann und was er ihn in diese kleine Lehrrede von Ratan Rahula, was er ihn gelehrt hat, ist nichts anderes als die Vipassana, die wir in vorigen Sutta gelernt haben, ein bisschen andere Variante, ein bisschen ausführlicher. Das heißt, wenn diese Ei und Auge und Farbe und wenn diese Augebewusstsein vorhanden ist, kommt es zu Augebewusstsein-Kontakt. Wenn der Augebewusstsein-Kontakt ist, dann kommen zustande die fünf Aggregate von Existenz und dann alle diese Einzelheiten von den sechs Sinnen, angefangen von Auge und so weiter, dann er fragt, das ist wieder so wie Zeitung lesen, sehr langweilig, immer dasselbe. Er fragt immer, ist das diese, ist dies, diese Kontakt, ist das vergänglich oder nicht vergänglich? Dann Rahula immer erwähnt, ja, ist vergänglich. Und ist das, was vergänglich ist, ist das Dukkha oder Sukha? Ja, das ist Dukkha. Und was Dukkha ist, kann es ich sein? Nein, es kann nicht sein. Dann weiter. Dann das entsteht, dann alle Einzelheiten, was in alle sechs Sinnen, Vorgängen, alle Bestandteile, die zustande da kommen, dann immer dasselbe. Ist das vergänglich? Nein. Ist das, was vergänglich ist, Sukha Dukkha? Lang, wieder, was, bis er da er schon tichtig meditiert hat und wie tichtig er meditiert hat, werden wir jetzt lesen. Er war vorbereitet für diesen großen Durchbruch, indem er schon lange meditiert hat, nachdem er diese Sutta, also nicht so lange, aber sehr tichtig, lange im Sinne, dass er sehr früh angefangen hat, schon mit 7 Jahren ist er Novize geworden. Und zwischen den Schülern von Buddha ist der Rahula besonders bekannt als derjenige, der, wie sagt man, eifrig zu lernen, eifrig zu lernen, Sikkhakama. Der zwischen den Schülern, die eifrig zu lernen sind, ist der Sohn Rahula Nummer 1. Super. Und wie er super ist, wie er eifrig zu lernen ist, wir erfahren auch in dieser Sutta. Das ist auch Teil von Inhalt von dieser Sutta. Und so mit diesem Hintergrund, dann können wir anfangen zu lesen. So habe ich gehört. Natürlich immer dasselbe, der Ananda hat das gehört. Einmal hielt sich der Erhabene bei Savati in Jetahain, dem Park des Anathapindika, auf. Wir, diejenigen, die sich mit Buddhismus beschäftigen, wissen bestimmt, was der Anathapindika war und Jetahain. Wenn Sie nach Indien eine Pilgerreise fahren, können Sie besuchen. Jetzt ist noch wieder sehr schön neu angelegt. Und diese Ortschaft ist noch da. Das ist also nördlich UP, Gute Jnana Bodhi ist bestimmt da gewesen. Als er morgens, als es morgen war, zog sich der Erhabene an, nahm eine Schale und äußere Robe und ging nach Savati um Almosen. Also klassischer Hintergrund. Was diejenigen, die in den buddhistischen Ländern waren, haben bestimmt gesehen, wie morgen früh die Mönche alle ziehen von den Klostern in eine Reihe und gehen dann zu betteln. Der ehrwürdige Rahula zog sich ebenfalls an, nahm eine Schale und äußere Robe und lief dicht hinter dem Erhabenen her. Was da passiert, ist nicht erklärt, damit man da schlau ist, was geschehen, muss man den Kommentar lesen. Und der Kommentar sagt, dass dieser gute Sohn Rahula, er geht hinter seinem Vater, dem großen Buddha, und sieht, wie schön sein Vater ist und wie großartig seine Benehmung. Und er denkt, fängt an zu denken, wenn dieser mein Vater ein Chakravarti, ein universaler Kaiser, wie sagt man, universaler Herrscher wäre, dann wie ein schönes Leben könnte ich haben. Und er hat alle Zeichen von dem universalen Kaiser, indem er diese 32 Eigenschaften besitzt. Die indischen, kann man sagen, indische Gedanken. In Indien, wie Sie wissen, die Physiognomie ist sehr, sehr wichtig. Die Äußere ist Ausdruck von der Inneren. Noch jetzt in Indien gibt es sehr schlaue Leute, die kennen nach Physiognomie, nach den Linien in Hand genau Vergangenheit und Zukunft lesen. Und diese 32 Merkmale von dem großen Mann sind die Merkmale so wie für den universalen Kaiser. Die früheren indischen Könige waren auch sehr spirituelle, so wie in der Bibel. Die ersten Könige waren die wahre Bhaktas, spirituelle Wesen, die haben sehr hohe. Und die hatten dann diese verschiedene Merkmale von großen Mann. Und die, nicht nur diese große Krieger, aber auch die große Yogis. Also immer, wenn Sie sich mit indischen Geschichte, ich will nicht zu viel erklären, beschäftigen. Sie sehen, es gab immer sozusagen Konkurrenz zwischen Yogis und den Kriegern und den Brahmanen. Diese drei Kasten haben sehr, sehr große Einfluss auf indische Gesellschaft. Oft die meisten Yogis waren Brahmanen, die realisierten Yogis. Einige waren auch Könige, so wie der Buddha. Nicht der einzige, es gab viele Könige, die haben, das war Tradition, die haben in Indien dieses Königreich verlassen und sich mit Yoga beschäftigt haben. Also auf jeden Fall, der ideale König oder Kaiser und der ideale realisierte Yogi, die hatten diese Merkmale von großen Mann. Und also 32 wichtige Merkmale und dann noch 80 kleine Merkmale. Der Buddha hatte sie alle. Nicht nur der Buddha eben, der Rahula auch. Nicht nur der Rahula, sogar der Ananda. Kommentaren nach sollte diese 32 Merkmale von dem großen Mann haben. Der Sariputta hatte, ich erinnere mich nicht wie viel, aber ganz viel, nicht 32, etwas weniger, vielleicht 25 oder so. Ich erinnere mich nicht. Der Moggallana auch, der Anuruddha, die großen Schüler, Meistern hatten auch diese mindestens paar von diesen Merkmalen von großen Mann. Aber der Rahula hatte alle. Deswegen indische, dann ist er ist sozusagen so wie der Buddha. Er ist von Geburt schon geeignet, diese Funktion von universalen Kaiser. Jetzt sieht er eigenen Körper, dann am Buddha diese Merkmale und denkt er dann, wie schön das Leben wäre, wenn er jetzt der Buddha nicht ein Asket war, sondern ein universaler König, und dass er würde dann so schön diese Sinnen dann genießen können mit diese Tausenden von Frauen und alle verschiedenen Gerichte, die man sich vorstellen kann. Solche Gedanken, der liebe Rahula, wenn er hinter der Buddha läuft mit der Bettelschale, dann die drehen sich wie eine, wie sagt man, diese ein Flugzeug, diese Turbine. Nun, denn der Buddha natürlich, der hat große Mitleid und hat supernatürliche Kräfte. Er gleich sieht, dass der liebe Sohn hat solche unnützliche Gedanken. Dann er hat mit Mitleid, er dann, was macht er? Blickte sich der Erhabene um. Da blickte sich der Erhabene um, weil er sieht, was für Affegeist der liebe Sohn hat. Und er will ihn kontrollieren, diesen Affengeist. Weil er weiß, solange diese Begierde da ist, und dann der liebe Sohn kann überhaupt nichts verstehen. Er ist in Dunkelheit. Und dann er geht in Dunkelheit für Almosen. Und das ist dann natürlich für einen Mönch, sogar für einen Novize, das ist sehr, sehr schlechte Karma. Weil Almosengang ist eine sehr, sehr starke Praxis für die Mönche. Dieser Almosengang ist besonders da, damit man diese Begierde, Geist kontrolliert und aufgibt, zähmt. Da sieht er, der Buddha, eigene Sohn, dass wie stark dieser Geist noch in ihm ist. Dann mit Mitleid, dann blickte sich der Erhabene um und richtete sich folgendermaßen an den ehrwürdigen Rahula. Also es ist ihm klar, dass der liebe Rahula ist in Dunkelheit und er geht den Weg zu unheilsamer Karma, nicht zu heilsamer Karma. Und Almosengang ist der Weg von heilsamen Karma. Dann, was sagt er? Folgendermaßen an den ehrwürdigen Rahula und sagte: Rahula, jegliche Art von Form, also Rupa. Sie übersetzen Rupa mit Form, was meiner Meinung nach ist nicht die beste Übersetzung. Aber naja, lassen wir es so. Wenn Sie wissen, was Rupa ist, kein Problem. Gibt es eine bessere? Gibt es eine bessere Übersetzung? Vielleicht schwer. Körperlichkeit, ja. Körperlichkeit ist okay. Und jetzt, diese kommt sehr, sehr oft in vielen, vielen Suttas, die fünf Aggregate, das ist, wir haben schon gesagt, dass der Buddha lehrt Vipassana in zwei verschiedenen Weisen. Wer Kontakt ist, das dann entsteht entweder fünf Khandas oder angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl und angenehm und unangenehmes Gefühl. Wenn zum Beispiel, wenn Sie nehmen Dhatu Vibhanga Sutta, das auch sich mit Elementen beschäftigt, da erklärt der Buddha den Pakusati diese Vedana. Vipassana basiert auf Vedana. Jetzt in früheren Sutta, das wir gehabt haben, in Mahatipadopama Sutta, dann wird genauso wie hier mit fünf Aggregaten. Fünf Aggregate Vipassana. Also zwei Wege von Vipassana, basiert auf Kontakt. Entweder durch Kontakt entsteht angenehmes, unangenehmes und neutrales Gefühl. Alle Kontakt ist vergänglich, dann Gefühl natürlich auch vergänglich. Oder durch Kontakt entstehen eben diese fünf Aggregate von Existenz. Kontakt ist vergänglich. Klar, die Aggregate sind auch vergänglich. Und hier haben wir dann fünf Aggregate. Existen fünf Aggregate Vipassana, aber der Buddha erklärt, wie wir sehen, nur Rupa. Warum? Weil der liebe Sohn Rahula, was seine Anhaftung am klärsten drückt sich auf, Anhaftung an Rupa, an den Körper von Buddha und eigene Körper. Also Rahula, jegliche Rupa, jetzt 11, fünf Aggregate, alle werden erklärt mit diesen 11 Aspekten, damit man versteht, dass alle Möglichkeiten von Erscheinung von den Aggregaten sind nichts anderes als Vergänglichkeit, Dukkha und Ichlosigkeit. Und in diesem Sinne auch Leerheit. Rahula, jede Art von Form, ob vergangen, zukünftig oder gegenwärtig, das sind dann die drei Perioden von Zeit, damit man keine Chance hat, sich Illusionen machen über vergangene und zukünftige. In die Besonderheit von dieser Meditation, die Sie jetzt, Sie sind bei Eingang, ist, dass in dieser Meditation werden auch dann wörtlich die vergangene Rupas und Zukunft Rupas wirklich analysiert. Sie werden dann Objekt nicht nur gegenwärtige Rupa, sondern auch unbedingt in diesem System muss man auch vergangene und zukünftige Rupa analysieren, damit man zur Klarheit kommt. Durch diese Analyse dann von vergänglichen Rupa kann man dann auch lernen, wie man durch Vipassana, nicht durch übernatürliche Kräfte, seine eigene Vergangenheit, vergangene Leben und mehrere vergangene Leben analysiert. Nicht durch supernatürliche Kräfte, sondern durch Vipassana. Indem man sehr, sehr klar sieht, die Geistesprozesse, die kann man nur sehen auf Grundlage von Analyse von den Kalapas, dann ist es sehr leicht, diese Prozesse zu sehen an vergangenen Objekten und dann auch an zukünftigen Objekten. Das ist überhaupt kein Kunst. Das ist ganz einfach. Das vorausgesetzt, man diese Kalapas dann gut analysiert hatte, dann geben Sie sich Mühe. Also jede Art von Form, ob vergangen, zukünftig oder gegenwärtig, ob innerlich oder äußerlich. Innerlich heißt in eigene Kontinuität, äußerlich heißt außer eigene Kontinuität. Und das ist klar. Grob oder subtil. Wir haben schon darüber gesprochen, welche sind grob? Die 12. Die 12 groben, na, jetzt unsere eifrige Mönche, Sukacita, für alle gelernt, welche 12 sind da? Erinnerst du dich? Das Mantra. Ja. Diese sechs Sinnes, wie sagt man, Fakultät? Diese sechs. Fünf. Ja. Sehr gut. Und noch? Welche sind die sieben? Sinnes. Farbe, Klang, dann Geruch, Geschmack und Eier. Nibbana grob. Eier, der Sukacita, der gibt sich keine Mühe. Wie kann Nibbana grob sein? Natürlich unsere Erde und Feuer und Wind. Dann 5 plus 7, 12. 12 sind die groben. Warum grob? Weil man sie Sympathik hat, sie haben Widerstand. Was Widerstand hat, ist grob. Und die anderen 16, das ist unsere Wasser gehört dazu, auch Raum gehört dazu, auch Sex, Rupa gehört dazu, auch Vergänglichkeit und so weiter gehört dazu, auch Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und so weiter. Alle diese Qualitäten gehören dazu. Wir lassen das beiseite. Auch wir haben schon, Sie haben schon gehört von Hadayavatu, das auch gehört dazu, diese Grundlage im Herz, das auch gehört dazu. Dann die Lebensfakultät auch gehört dazu, alle anderen Rupa. dann grob oder subtil, niedrig oder hoch. Was heißt niedrig? Niedrig heißt in diesen unseren Kama Loka, in diesem Bereich, wo unsere Wahrnehmung von Sinnen, von groben Sinnen beherrscht wird. In unserer Welt, die meisten Wesen in dieser Welt richten sich nach Sinnenwahrnehmung, was sie sehen, was sie besonders, was sie tasten, was sie schmecken. Die meisten Gedanken beschäftigen sich mit diesen Objekten. Deswegen, wir leben in Sinnenwahrnehmungssphäre, in Sphäre von Wahrnehmung, wo Sinnen dominierend sind. Dann gibt es noch Rupa. Rupa ist feinere Formen. Die höhere Geta, die sind nicht mehr von groben Sinnen viel beeinflusst. Sie nur leben in Wahrnehmung, wo die feinere Formen dominierend sind. Wenn sie die Jhanas lernen, dann sind sie dabei. Dann diese niedrig ist dann nichts anderes als in unsere Kamaloka, und hoch ist dann Rupa und Arupa. Noch höher ist dann Sphäre von Wahrnehmung, wo es keine Formen mehr gibt. Also dort sind nur vier Khandas, vier Aggregate von Existenz vorhanden. Wie schön ist es dort? Aber das dort ist es auch vergänglich. Obwohl das Leben dort dauert 20.000, 40.000, 60.000 bis 80.000 Kalpas, auch vergänglich. Und was vergänglich ist, ist das Leiden oder ist das Sukha? Also niedrig oder hoch, entfernt oder nah. Entfernt bestimmt ist auch gemeint, was nicht in eigene Kontinuität ist. Und nah ist das, was in eigene Kontinuität ist. Alle Form sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Wie gesehen werden, das haben wir schon gelernt, das ist nichts Neues für uns. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Das sind die drei sogenannte Paryuthanas. Paryuthanas heißt die, wie übersetzt man Paryuthana? Die Beschmutzungen des Geistes, die nur uns ergreifen. Und durch diese Beschmutzungen des Geistes sind wir nicht imstande zu sehen, die Sachen, wie sie wirklich sind. Dies ist nicht mein, wie wir gesagt haben, das ist nichts anderes als Durst, Tanha oder Begierde. Dies bin ich nicht, ist nichts anderes als Ansicht. Wenn man Begierde hat, wenn man Ansicht hat, keine Frage von Sehen, wie die Sachen wirklich sind. Und dies ist nicht mein Selbst, das ist dann Mana, Stolz. Solange man Stolz hat, ist man wie betrunken, kann man nichts sehr klar sehen. Dann, wenn diese drei Paryutana da sind, dann keine Frage von sehen, wie die Sachen wirklich sind. Und der liebe Rahula ist genau im Bereich, wo er sieht seine eigene Fantasie und alles sieht alles anderes, als was die Sachen wirklich sind. Also der Buddha dann lehrt den Rahula, statt in seinen eigenen Vorstellungen sich in Dharma etabliert. So in Samyutta Nikaya gibt es eine Sutta, die Vakali Sutta. Vakali war ein Sohn von sehr, sehr reicher Familie, der die Schönheit, genauso Rahula, er hat gesehen die Schönheit von dem Körper von Buddha und hat sich in Buddha verliebt. Und er ist wegen diesem Grund, er ist ein Mönch geworden, weil er wollte immer den Buddha sehen, weil er so schön war, so ideale Körper. Dass er hat alle seine Reichtümer verlassen und Schüler von Buddha geworden. Nur damit er in der Nähe bleiben kann und den Buddha öfter sehen kann. Dann der Buddha genauso wie diese Situation, wenn er einmal, wenn er ihn folgt, dann dreht er sich um und dann lehrt ihn diese Kontemplation von der Unreinheit von dem Körper, die 32 Körperteile. Und dann sagt er, wer den Dhamma sieht, der den Buddha sieht. Wer den Buddha sieht, der sieht Dhamma. Dann, der Vakali, dann große Samvega, wie heißt das? Dränglichkeit. Und dann hat er kapiert, dass er den falschen Weg gegangen ist und sehr schnell danach ist er Arahat geworden, weil seine Liebe ist wunderschöne Kraft, so stark war. Und dann jetzt hat er die Liebe in richtige Richtung gesteuert. Und so ist es auch, wie wir sehen werden bei Rahula. Der Rahula hat großen Respekt und Liebe für seinen Vater. Und der nützt das, damit er dann sich weiter in Dhamma etabliert. Und wir haben gesagt, dass der Rahula ist Nummer 1, nicht Spitze, Nummer 1 zwischen den Eifrigen im Lernen. Dann hier sehen wir seine Intelligenz. 18 Jahre alt. Wenn wir 18 Jahre alt waren, womit haben wir uns beschäftigt? Gleich durch seine wunderschöne Intelligenz, gleich versteht er und fragt. Nur Form erhabene, nur Form vollendete. Er versteht sehr klar, wenn diese Rupa alle Rupas, alle möglichen Rupas vergänglich sind, kein Platz für irgendwelche Rupa, das nicht vergänglich, nicht Dukkha ist, nicht selbst ist. Keine Möglichkeit für irgendwelche Rupa, auch so fein wie es sein mag, keine Möglichkeit für Rupa, das selbst ist, dann natürlich sieht er sehr klar, dass wenn Rupa kein Selbst sein kann, dann wie ist es mit dem Geist, das in diese Rupa, mit dieser Rupa verbunden ist. Dann, deswegen fragt er dann, nur Form erhabene, nur Form vollendete. Und was passiert? Dann der Buddha ergänzt 5 Aggregate Meditation. Form Rahula und Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein. Da sind wir bei alles, was wir in der Welt erfahren können. Wenn wir in der Welt etwas sehen, was nicht diese 5 Komplexe, zu diesen 5 Komplexen gehört, dann sehen wir was? Wunderschöne Sachen sehen wir. Diese Luft, Luftschlösser. Noch etwas? Hasen auf den Hasenköpfen. Wolperdinger gibt es nur in Bayern. Hasen, und Hörnern und. Das ist so wie Unicorn etwas. Ja, und so wie Katzen und es ist so eben Fabeltier. Wunderschön. Nur in Bayern. Hast du ein Bild davon? Aber in München im Museum gibt es bestimmt ein. Auf jeden Fall, Sie können sich bestimmt noch viele andere schöne Sachen ausdenken. Na und jetzt Nummer 4. Da erwog der ehrwürdige Rahula. Da kommt zum Ausdruck sein Status von Nummer 1 zwischen den Eifrigen. Wer würde heute um Almosen in die Stadt gehen, wenn er von Erhabenen persönlich ermahnt worden ist? So eifrig ist er. So kehrte er um und setzte sich am Fuße eines Baumes nieder, kreuzte die Beine, hielt den Oberkörper gerade und hielt die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig. 18 Jahre alt, nicht schlecht. Also, was hier passiert ist, ist, dass der Buddha sieht, das ist die Zeit, dass er ihn ermahnt und dass er die gute Voraussetzungen hat, dass er sich Mühe gibt, dass er diese Samvega bekommt. Dann der Buddha kümmert sich überhaupt nicht um ihn. Er sagt nicht den anderen Mönchen, sie sollen Nahrung ihm bringen. Er geht weiter und jetzt, lieber Rahula, du bleibst da, und bemühe dich, dass du nicht wieder diese unnützlichen Gedanken bekommst. Also er kümmert sich überhaupt nicht um ihn. Er sagt niemanden, dass sie sollen das Essen dem Sohn bringen. Also an diesem Tag, ja, einfach, bekommt kein Essen. Dann der ehrwürdige Sariputta sah ihn dort sitzen und richtete sich folgendermaßen an ihn. Dann der Sariputta, sagt der so sagt der Kommentar, wenn die Mönche zu Almosengang gehen, dann entweder Sariputta oder Moggallana, die Hauptschüler von Buddha, die gehen als Letzten. Wenn sie gesehen haben, dass im Kloster alles in Ordnung ist, dass die kranken Mönche ihr Essen bekommen, dass dass es kein Problem im Kloster gibt, wenn sie das gesehen haben, dann folgen sie die anderen. Buddha kommt als Erste und dann Sariputta am Ende von der Gemeinde. Nachdem er gesehen hat, dass im Kloster alles ist in Ordnung und festgestellt hat, wie viele kranke Mönche da sind, wie viel extra Essen sie brauchen und so weiter. Das ist alles dann der Job von Sariputta. Der ist so wie Manager. Und dann, alle Mönche sind schon längst in der Stadt, Almosengang, da kommt der Sariputta und sieht seinen Schüler, der Rahula. Als Buddha erste Mal zu seinem Heimatstadt zurückgekehrt ist, dann Ziehmutter von Rahula, sie hat gesagt, dass er soll ihm Erbe geben. Dann er sagt, Rahula, komm. Und er nimmt ihn als Novize. Sie wollte, dass der Buddha da bleibt, aber was geschieht? Sie hat auch diesen kleinen Sohn verloren. Dann verzweifelt ist sie da und dann sagt der Buddha, Sariputta, er soll ihn Babaja geben. Er soll ihn, wie sagt man Babaja? Die Novize-Ordination geben. Und der Sariputta ist dann Upajaya von Rahula. Deswegen, das ist wichtig, dass man versteht, diese enge Beziehung zwischen Sariputta und Rahula. Sariputta ist der Upajaya, der Hauptlehrer von Rahula. Alle Belehrungen, die der Rahula bekommt, er bekommt meistens nicht direkt von Buddha, sondern nur von Sariputta. Es ist nicht so oft, dass der Buddha ihn direkt belehrt. Deswegen ist er so aufgeregt. Das muss man verstehen. Dann der ehrwürdige Sariputta dann geht als Letzte zu seinem für Almosengang und er sieht seinen Schüler, da sitzt er in richtiger yogischer Lage mit gekreuzten Beinen, mit der Wirbelsäule gerade, mit Achtsamkeit vor dem Gesicht etabliert, ohne Bewegung, sehr schön sitzt er da. Dann erste Idee, das ihm einfällt, ist, wenn wir Anapanasati meditieren, wird auch in Samyutta Nikaya, in Anapana Samyutta, wird klar erklärt, zwischen den vielen Vorteilen von Atmenmeditation ist auch, dass bei Atmenmeditation diese, weil, wie wir gesagt schon haben, Wind, was sind die Eigenschaften von Wind? Stützen. Stützen und pulsieren. Also hier ist Stützen die Haupteigenschaft. Pulsieren ist die Nebeneigenschaft, mit der man dann das noch besser umfasst. Also Atmen ist ideale Meditation für Beherrschung des Geistes. Normalerweise die Ordnung ist, was auch in bestimmten Buddhismus der Fall ist, erst nach der Yoga-Tradition erst muss man lernen, wie man stabile Körperlage hat. Wenn Körperlage stabil ist, der Atmen wird stabilisiert. Wenn Atmen stabilisiert wird, dann wird Geist stabilisiert. So lernt man Samadhi. Deswegen Atmenmeditation ist dann erklärt, auch nicht nur in Hindu-Yoga, auch im Buddhismus, als ideale Meditation, die mit Stabilität und Beruhigung von den Körper-Sankaras und Körpergestaltungen verbunden ist. Wenn die körperliche Lage stabil ist, dann automatisch kommt die Stabilität von Atmen. Das haben Sie bestimmt schon bemerkt. Und wenn Atmen ist stabilisiert, die Arbeit an Stabilität von Geist, an Samadhi, ist auch fast eine natürliche Folge. Dann er sieht seinen Schüler so in festen Sitz, bewegungslos. Dann erste Idee, das ihm kommt, ist, dass er sein lieber Schüler ist bei Anapanasati-Meditation, weil er so beweglos, so stabil da unter dem Baum sitzt. Er hat keine Ahnung, was der Erhabene ihm erklärt hat und was passiert ist. Er sieht ihn nur da, so, dass er so schön sitzt, bewegungslos. Erste Idee, natürliche Idee. Er macht die Folge daraus, dass er bei Atmenmeditation ist. Und er freut sich natürlich, dass sein Schüler so eifrig Atmenmeditation übt, weil Atmenmeditation ist zwischen der vielen, vielen Meditationsobjekten, ist was? Ist die weiseste von allen Meditationen. So wird es auch gelobt in den Schriften. Atmenmeditation, wenn verstanden, ist die reine Weisheit. So sagt auch Abhidhamma. Und der Sariputta ist Spitze Nummer 1 zwischen den Schülern, die Weisheit haben. Dann, wie kann er nicht sich freuen? Natürlich sehr erfreut. In Also die, es wird gesagt in Theravada, und das ist auch Hauptthema von Patisambhidamagga und von Visuddhimagga, in Erklärung von Anapanasati wird gesagt, Anapanasati yasa paripuna sabhavita anupubam parichita yatha budena desita so imam lokam pabhaseti abha mutova chandima. Wenn jemand wenn jemand sich übt und ein Meister wird durch Übung in Anapanasati, wenn er Folge nach, was wir jetzt am Ende von dieser Sutta haben wir die richtige Folge, wenn er nach richtiger Folge lernt und so wie es bei Buddha gelehrt ist, diese 16 Übungen, dann er imam lokam pabhaseti, er läutert diese Welt, so wie der Vollmond, das aus den schwarzen Wolken herauskommt. Kann man so sagen? Leuchtet wie der Vollmond. Leuchtet. Leuchtet über dieser Welt, so wie der heute lose Mond. Dankeschön. Dankeschön. Also Abha ist Wolken, Mutto ist wörtlich bedeutet, ist befreit, wie der Vollmond befreit von den schwarzen Wolken. Sehr schönes Bild. Mond befreit von den schwarzen Wolken. Ich hoffe, dass wir alle so sich in Meditation befinden. Dann, was sagte, wenn die Achtsamkeit auf den Atmen entfaltet und geübt ist, ist das von großer Frucht. Wenn Sie lesen Anapanasutta und Samyutta Nikaya und so weiter, an vielen, vielen Stellen, wo Anapanasati erwähnt wird, bekommen wir das, diese große Frucht. Das ist dann auch ein Hauptthema von Anapanasati Sutta. Große Frucht ist nichts anderes als Befreiung. Und sogar die Befreite, so wie die Arahats und der Buddha, sie, wenn, nach der Befreiung, setzen sie fort mit Anapanasati-Praxis, weil diese Praxis, wie wir gesagt haben, ist reine Weisheit. Und ist von großer Frucht, diese große Frucht ist nichts anderes als volle Erweckung von Nichtwissen, in dem es reine Weisheit ist. Und von großem Nutzen, in dem es uns von allen, nicht nur von allen, nicht nur es ist verbunden, dass es uns befreit, in dem Sinne, dass uns von den Beschmutzungen des Geistes befreit, aber es ist auch sehr, sehr gut für den Körper, wenn man sich mit Atmen beschäftigt, dann der Körper wird sehr gesund, weil man kann die immer sublime Körpergestaltungen benutzen. Wenn man sublime Körpergestaltungen benutzt, dann der Geist automatisch ist und auch der Körper sind subtil. Dann kann man viel im Yoga machen. Also diese Meditation über Atmen ist die beste Meditation für körperliche und geistliche Gesundheit. Und dann wichtigste Nutzen, was auch in Anapana Sutta betont wird, jemand, der sich mit dieser Meditation beschäftigt, der nimmt wahr den letzten Atmen beim Sterben auch mit Achtsamkeit. Weil diese Achtsamkeit ist nichts anderes als diese Grundlage von Weisheit. Ohne Achtsamkeit, Weisheit hat keine echte Grundlage. So ist es im Buddhismus. Weisheit wird in Abhidharma Kosha wird Weisheit verglichen mit einem Säckel. Schwer? Nein, nicht schwer. Mit Gras und Säse. Und diese Achtsamkeit ist wie Handel, mit dem man Griff. Ohne Griff kann man nicht richtig schneiden. Und dieser Griff ist nichts anderes als Achtsamkeit. Mit Schwert genauso natürlich. Ohne Griff, wie kann man gut mit dem Schwert umgehen? Als es Abend war, dann, wir haben schon gesagt, dass an diesem Tag der Rahula nichts gegessen hat, erhob sich der ehrwürdige Rahula von der Meditation und ging zum Erhabenen. Warum ging er zu dem Erhabenen? Ja, natürlich, wir können uns sehr klar vorstellen, der Erhabene hat ihm die Meditation über Rupa gelehrt, über die ichlose Natur von Rupa und von den fünf Aggregaten. Und der Lehrer Sariputta lehrt ihn Anapanasati. Dann was soll er machen? Soll er jetzt nach den Anweisungen von Buddha oder nach den Anweisungen von seinem Lehrer? Dann der eifrige Rahula hat Widerspruch. Und er wird das lesen. Er weiß nicht, wie er weitermachen soll. Nach den Anweisungen von seinem Upajaya oder nach den Anweisungen von Buddha. Dann, nachdem er ihn gehuldigt hatte, was ist gehuldigt? Beehrt. Beehrt, hulden. Das ist Alleluja, Alleluja. Gehuldigt. Gehuldigen ist Alleluja. Nachdem er ihn gehuldigt hatte, setzte er sich seitlich nieder und fragte den Erhabenen. Ehrwürdiger Herr, wie wird die Achtsamkeit auf den Atmen entfaltet und geübt, so dass sie von großer Frucht und großem Nutzen ist? Das, was ihm der liebe Upajaya Sariputta gesagt hat. Und jetzt wird er wissen, genau wie er machen soll, dass er richtig die Anweisungen von seinem Lehrer folgen kann. Dann, was macht der Erhabene, als ob er überhaupt nicht gehört hatte? Er fängt an von ganz anderer Sache. Gefragt nach Anapanasati, Buddha gibt wieder, was er mehr detailliert, was er ihm gegeben hat, diese Rupa Kamatana. Da kommen wir zu unserem ersten Text, zu Mahahatipada Upamasutta, wo wir genau auch diese Rupa Kamatana Darlegung haben. Für Elemente Darlegung. Dann jetzt gefragt nach Anapanasati, Rupa, der Buddha gibt Rupa Kamatana Darlegung. Warum? Die beiden sind sehr eng verbunden. Beide gehören zu Kaya Gatasati, Bhavana. Zu Achtsamkeit, Meditation über Körper. Und die beide sich gegenseitig unterstützen. Man kann sehr gut die beide zusammen benutzen. Aber machen Sie das nicht jetzt. Erst wenn Sie eine Methode gelernt haben, können Sie dann lernen, wie Sie in Atmen die statt nachdem Sie, wir werden darüber sprechen, wir kommen noch dazu, nachdem Sie sich in Versenkung in Atmen geübt haben, dann können Sie denselben Objekt, für was Sie für Samatha benutzt haben, können Sie dann für Vipassana benutzen, indem Sie die Elemente, was Sie jetzt machen, die Elemente in Einatmen und Ausatmen unterscheiden. Und dann sind Sie bei Vipassana. Wir werden noch darüber sprechen, weil am Ende von gibt es dann, Buddha kommt nach dieser Darlegung von Rupa Kamatana und nach den Anweisungen, wie man es mit Rupa Kamatana, Verständnis von Elementen, genauso wie in unsere Mahahatipada Upamasutta, was wir gelernt haben, diese Meditation über Elemente wird zusammengefügt mit Entwicklung von Tugenden. Sie haben gesehen in unserem ersten Text, dieses Verständnis von den Elementen von Patavyapo Tejovayo kommt zusammen, wenn er dann, wenn ihn jemand dann mit den Worten schimpft oder wenn sie ihn mit schlagt zu, dann er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Dann diese Meditation mit über Elemente ist beste Meditation auch, dass man diese Tugenden von Toleranz, von Gelassenheit, Toleranz, Gelassenheit, das ist ideale Meditation. Wenn man die Elemente verstanden hat und verstanden hat, was der Körper ist, dann wird er viel, viel mehr toleranter, wird er viel, viel mehr gelassener. Deswegen, der Buddha sagt in Kayagata, Satisutta und so weiter, in vielen Plätzen, wenn jemand sich übt in den Elementen und in Rupa Kamatana, dann alle Vorteile von Meditation, eingeschlossen Abhinyas, die übernatürliche Kräfte, alles kommt sehr, sehr schnell und ohne große Bemühung, wenn man sich Mühe bei den Elementen und bei Rupa Kamatana, bei Kaya Gata Sati gegeben hat. Alle diese Tugenden, man kann Schmerzen ertragen, man kann Kälte ertragen, man kann Hitze ertragen, man lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, wenn man geschimpft wird. Das sind die notwendigen Voraussetzungen für Tiefe, für gute Yoga, für Yoga, für Erfolg in Yoga. Wir sind kleine Yogis, indem wir klein Leiden ertragen können. Die großen Yogis, sie können große Leiden ertragen. Und damit man große Leiden ertragen kann, diese Meditation über die Elemente ist super. Viele von uns, von Ihnen, sind sehr ungeduldig, weil 2 Wochen schon die Hälfte ist vorbei. Wir wollen in Meditation schnell, schnell kommen und schnell, schnell Kalapa sehen und schnell, schnell von diesem Unsinn, das wir da haben, los. Aber so ein Schüler kam zu dem großen Yogi Milarepa. Kennen Sie Milarepa? Indische Super-Yogi, der höchste Früchte von Yoga genießt haben. Der hat ihn gefragt, wie er schnell zur Klarheit kommen kann. Und dann, was hat der liebe Milarepa gemacht? Er hat seine Hose ausgezogen und hat ihm sein Po gezeigt. Und sein Po war genau wie Affe, alles nur Narben von den Sitzen und von tolle, diese untolerierbare Schmerzen hat er toleriert. Dann ist der Müllrepper geworden. Also Rahula, was immer, jetzt fängt an, die 5 großen Elemente, die sind schon, wir sind schon alte Freunde für uns. Wir lernen nicht viel Neues, wir nur wiederholen, was wir gelernt haben. Kommt eigentlich kaum eine neue Information, wir haben das alles schon gelernt. Was wichtig ist, wenn Sie Erde und so weiter sehr klar wahrnehmen, dann die unwahre Wahrnehmung von Form oder von unwahre Wahrnehmung von Form ist ausgelöst. Wenn die unwahre Wahrnehmung von Form ist ausgelöst, aufgelöst, dann, das ist die beste Grundlage, dass man die unwahre Wahrnehmung von Geist auch auflöst. Wie wir gesagt haben, wie in einem klar geputzten Spiegel, dann sehen wir den lieben Geist vollkommen ichlos. Dann, was ist sehr wichtig, ist, dass wir schon darüber, wir haben schon gesprochen darüber, was sind die, was ist die Eigenschaft, was ist die Merkmal von Erde? Härte. Und was ist Rasa? Was ist, wie empfangen wir Erde? Patita, das ist das, was uns in Wahrnehmung von den Elementen etabliert, ist Erde. Erde ist nichts anderes als Ausdehnung, Ausbreitung. Indem Erde da ist, dann sind Ausbreitung ist da. Also die Erde etabliert uns in Wahrnehmung von den Elementen. Es ist Patita, es ist die Grundlage von den anderen Elementen. Indem es Ausdehnung gibt, dann die anderen Elemente können zum Ausdruck kommen. Wenn es keine Ausdehnung gibt, dann wie können die anderen Elemente Form einnehmen? Also das bezieht sich jetzt auf unseren Körper. Alles, nicht nur Körper, alles, was Form hat, ist Ausdehnung. Das kommt sogar in Physik. Jetzt in Buddhismus kommt große Diskussion. In nördlichen Buddhismus gibt es zwei Sorten von Atomen. Sogenannte Dravya-Atomen und Sanghata-Atomen. Dravya-Atomen sind die Atomen, die man diesen Grundlage von obwohl sie Grundlage von Wahrnehmung sind, wir können sie nicht sehen, aber sie sind nicht zerlegbar. Dann gibt es Sanghata, das ist so wie Molekülen, das die Bestandteile enthält, und diese kann man, wenn man mit yogischer Betrachtung und so, die kann man analysieren. Jetzt sind sie dabei zu lernen. Aber außerdem gibt es Dravya-Atomen, die, so sagt die Sarvastivada, die sind sozusagen die Grundlage von dieser Zusammensetzung, aber man kann sie nicht sehen und man kann sie nicht auch in Teile zerlegen. Und was dann Kritik von Yogacara und so weiter, wenn sie so sind, dann sie haben keine Ausdehnung. Wenn sie keine Ausdehnung haben, dann wie können sie Rupa sein? Rupa ist das, was Ausdehnung hat. Dann sagen sie, indem sie diese Wahrnehmung von Molekülen auf diese basiert ist, die keine Ausdehnung haben, dann diese Molekülen und alle, das ist nicht wahre Objekt von Wahrnehmung, die gar nicht, das sind nur konventionelle, gar keine Wahrnehmung, sie haben keine wahre Existenz, indem sie keine Ausdehnung haben. Und da kommen sie zum Schluss, dass alles, ist nur Projektion von den Inneren. Diese Atomen sind auch nur Projektion von Inneren, die nicht existieren, weil sie, wenn sie Ausdehnung haben, dann sind sie leer. Sind sie zusammengesetzt. Wenn sie zusammengesetzt sind, sind sie leer. Und wer setzt sie zusammen? Alles, was sich ausdehnt, dann ist relativ. Dann diese Atome können nicht feste Kern haben, indem sie keinen festen Kern haben, sind sie leer. Das ist große Diskussion in buddhistischer Philosophie. Jetzt lassen wir das beiseite. Also Rahula, was immer an inneren zu einem selbst gehörenden Dingen fest befestigt und Objekt der Anhaftung ist, verfestigt und Objekt der Anhaftung ist. Also jetzt kommen, wir haben diese 32. Also wir haben, ich habe noch nicht erklärt, diese Rasa, das müssen Sie sehr klar sehen, diese Rasa, Empfang von Erde ist Patita, Etablierung, wie sagt man? Etablierung. Was heißt das? Wie kann, was ist Eigenschaft von Wasser? Kohäsion. Wie kann Wasser binden? Wie kann Feuer, Feuer erwärmen? Wie kann Wind etwas bewegen, wenn es gibt nichts, das nichts Solides, was gebunden wird oder was gewärmt wird oder was den Stoß bekommt. Deswegen diese Erde ist das, in dem die Betrachtung von den anderen Elementen etabliert ist. Das ist die dann Rasa, die Empfang von der Erde. Indem wir Erde empfangen, empfangen wir das, was die Erde erwärmt, das die Erde in Bewegung bringt. Und dass die Erde bindet zusammen. Das ist wichtig zu sehen. Deswegen, was wir als Dehnung verstehen, das ist nichts anderes als diese Erde. Besonders Erde. Die Elemente sind alle dabei. Und diese Organe, diese 20 Organe, die wir hier haben, Gehirnfeld. Wir haben 19 dann. Ja, in der Meditation-Tradition kommt dann Gehirn nach Gott. Sehr wichtig. Was wir alles hier haben, haben wir schon gelernt. Was Neues kommt dazu, ist dann dieses Raumelement. Ich hoffe, dass Sie sich alle erinnern an die 12 Sachen, 12 Phänomene, die mit Funktion von Fließen und Binden im Körper verbunden sind. Dann, was Schönes haben wir noch im Körper? 4 Sorten von Feuer. und sechs Sorten von Wind, die haben wir schon gelernt. Nichts Neues. Neue, was hier kommt, zusätzlich zu dem, was wir gelernt haben, ist die mehr detaillierte Analyse von Raum. Hm? Noch eine Frage zum Wasserelement. Was ist Rasa von Wasser? Das Rasa von Wasser. Die Wasser, Rasa von Wasser ist, dass es alle Sachen wachsen lässt. Hm? So erinnern Sie sich an die Pflanzen von Jnana Bodhi in meinem Zimmer? Wenn ich sie nicht gieße, was geschieht? Werden sie nicht wieder eingegossen. Und auch in unseren Körper genauso, wenn wir nicht zugehen, wenn wir mit Ernährung können wir längere Zeit. Aber wenn wir nicht zugießen, was macht der liebe Körper? Der ist sehr unzufrieden. Große Hitze kommt, mit großer Hitze kommen Winde. Wenn mit den Winden kommen viele, viele unangenehme Gefühle. Aber mit dem ohne Ernährung, er kommt ziemlich lange zurecht. Naja, dann wichtig ist zu verstehen, dass dieses Raumelement dann steht, wie wir schon gesagt haben, für Upadarupa, für das, was von den vier Elementen deriviert ist, was auf den vier Elementen basiert ist, weil nur in dem Raum da ist, wir können Farbe sehen, Geräusche hören und so weiter. Aber wie und alles das, was folgt, wir dann lernen morgen. Ich sehe, Sie sind gespannt. Das ist eine gute Zeit, aufzuhören. Und die Zeit ist auch so weit. Dann Raum ist da für alles, was von den vier Elementen derivierte ist, was auf den vier Elementen basiert ist, was dann die Wachstum sozusagen von den vier Elementen, diese Farben und Geräusche und alles das, alle diese zickende Sachen in der Welt ist nichts anderes als Ausdehnung von den vier Elementen. Und indem wir uns von dieser Ausdehnung von vier Elementen täuschen lassen, haben wir noch Probleme. Wenn wir uns nicht von den großen, die vier Elemente heißen auch die große Vikara, die große Wandlungen. Wenn wir nicht von den großen Wandlungen, von den großen Yakshas, wie heißen diese mythische Teufel, ist nicht so gut übersetzen von Yaksha. Dämonen. Die Dämonen, die können beliebig ihre Form und ihre Aussehen, ihre Klänge und so weiter, ihre Gerüche, alles können sie ändern, je nachdem. Der Buddha Moggallana war der große Meister von Zähnung von diesen Dämonen. Er hat sie in eigene Schale. Sie können sich so groß machen wie die Welt, dann wieder sich verkleinern wie ein kleines Insekt und große Geräusche und große diese Feuer und alles können sie machen, sich wandeln, so dass für die Weisen ist nichts anderes als Wandel von den Elementen. Deswegen, wie wir gesagt haben, der Buddha sagt in Dhammapada, diese Welt mit so farbenhaft oder so farbenfroh, so viele Verschiedenheiten, Chitta, diese in Visuddhimagga, dieses Wort Chitta, Geist, wird auch von, obwohl es linguistisch nicht in Ordnung ist, wird auch deriviert von diesem Bild, Chitra, auf Sanskrit anderes, aber in Pali genau dasselbe. Bild heißt Chitta und Geist heißt auch Chitta. Dann diese alle Bild, diese schöne, unglaublich schöne Bilder in der Welt, die wir sehen, Geräusche, Farben, Formen. So schön wie sie sind, so schön wie diese schön geschmückte Wagen von dem König Pasenadi im Festival. Der Weise sinkt nicht hinein, aber der Tor haftet, klammert an das, aber der Weise kann nicht hinein senken. Dann wir sollen uns immer untersuchen, ob wir hineinsenken. Na gut, dann wir sind so weit, dann machen wir eine Pause. Salam. Salam.